Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Schlüssel des Verborgenen sind fünf und keiner kennt sie außer Allah. Erstens, keiner weiß, was morgen ist außer Allah. Zweitens, keiner weiß, was der Mutterleib zurückhält außer Allah. Drittens, keiner weiß, wann der Regen herabkommt außer Allah. Viertens, keiner weiß, wann er sterben wird. Fünftens, keiner weiß, wann die Stunde sein wird, außer Allah. Überliefert in Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch fünf Dinge mitteilen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine kennt. Es gibt Dinge, die viele Leute wissen. Es gibt Dinge, die vielleicht sogar alle Leute wissen. Es gibt Dinge, die manche Leute wissen und anderen verborgen sind. Und es gibt Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala nur seinen auserwählten Dienern offenbart hat, wie seinen Propheten. Aber es gibt auch Dinge, die keiner weiß außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind fünf Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Hadith erwähnt hat. Was diese Dinge sind, erfahren wir jetzt. Das erste dieser Dinge ist die Zukunft. Und keiner kennt die Zukunft außer Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und das ist eine Sache, ich glaube, die ist jedem klar. Keiner kennt das verborgen. Keiner weiß, was morgen passieren wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der es niemand offenbart hat. Nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, was morgen geschehen wird. Und das ist ein Schlüssel von den fünf Schlüsseln des Verborgenen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und keiner weiß, was er morgen erwerben wird. Keiner weiß, was er bekommen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, und keiner kennt das Verborgene, keiner kennt, was morgen passieren wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das erste von den fünf Schlüsseln, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß. Der zweite Punkt, beziehungsweise der zweite Schlüssel von den fünf, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, ist das, was sich im Bauche, im Leibe der Mutter befindet. Das heißt, ob überhaupt die Mutter schwanger ist und wenn ja, wann es auf die Welt kommen wird, wann genau und welches Geschlecht es haben wird. Jetzt könnte man argumentieren und sagen, ja, aber Wissenschaftler wissen das ja auch irgendwann, kurz vorm Ende kann man das. Allah subhanahu wa ta'ala weiß schon, wenn, bevor überhaupt die Sache passiert im Leibe der Mutter, dass da ein Kind sein wird, welches Geschlecht es haben wird und wann es geboren wird. Und diese Sachen können die Wissenschaftler nicht genau sagen. Selbst wenn man sagen würde, okay, wir akzeptieren die Sache mit dem Geschlecht, dass sie kurz vorm Ende, sagen wir mal 5., 6. Monat, kann man wissen, was das Geschlecht ist, aber auch nur zu 99%. Ja, die Leute sagen immer 99% oder manche sagen 99,9%. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß es 100%. Und wie oft hat man das erlebt, dass man gesagt bekommen hat, es ist ein Mädchen und es wurde ein Junge oder es ist ein Junge und es wurde ein Mädchen. Und wie oft errechnet man einen Geburtstermin, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat einen anderen Termin bestimmt. Und das ist diese Angelegenheit, die nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Und er weiß, was in Mutterleibe ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und keiner weiß, was im Mutterleib ist, außer Allah. Beziehungsweise er sagt, und Allah weiß, was der Mutterleib zurückhält, also was er verborgen hält. Das ist eine schöne Angelegenheit. Das ist der zweite Schlüssel von den Schlüsseln, von den fünf Schlüsseln, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß. Dritter Schlüssel von den fünf Schlüsseln, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine kennt, ist der Regen, beziehungsweise wann und wo der Regen herabkommen wird. Nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, wann und wo der Regen herabkommen wird. Und so oft haben wir das erlebt, dass eine Wettervorhersage sagte, es wird regnen und es hat nicht geregnet. Oder es wird Sonne und es hat geregnet. Und es hieß, da wird Regen kommen und da kam kein Regen. Und es hieß, da wird Sonne scheinen, kein Regen und es kam Regen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala, er macht, was er will und er entscheidet, was er möchte und er weiß, wann der Regen wo fällt oder wo er nicht kommt. Und Allah sagt in diesem Vers, wo die fünf Schlüssel erwähnt werden, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, und er lässt den Regen herabkommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und keiner kennt die Zeit, also wann der Regen herabkommen wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, in dem von uns erwähnten Hadith. Das ist eine gewaltige Angelegenheit. Das ist der dritte Schlüssel. Die vierte Angelegenheit, der vierte Schlüssel von den fünf Schlüsseln des Verborgenen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt, ist der Tod. Und zwar, wann jemand sterben wird und wo jemand sterben wird. Wir können auch noch vielleicht hinzufügen, wie. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Vers, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Und keine Seele weiß, wo er sterben wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dasselbe, wo und wann er sterben wird. Und wir kennen das sehr gut. Wir haben das auch so oft erlebt, dass es hieß, der hat noch 2 Wochen zu leben und er lebte noch 10 Jahre. Und es hieß, der ist sehr gesund, topfit und einen Tag später ist er gestorben. Subhanallah. Die Angelegenheit über den Tod ist, glaube ich, ein Konsens der Menschheit. Keiner weiß, wann er eintreten wird und wo er eintreten wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und keiner kann sich dem Tod entrinnen. Keiner kann davor abhauen. Allah sagt, selbst wenn ihr euch verschanzt in einen hohen Burg, der Tod wird euch dort erreichen. Subhanallah. Und das ist eine Angelegenheit, die nur Allah weiß. Deswegen sollte sich der Gläubige auf diese Sache vorbereiten. Es ist eine Sache, die 100% eintreffen wird. Und darüber werde ich inshallah ta'ala einen speziellen Vortrag machen. Eine Sache, die 100% eintreffen wird, auf die sich fast keiner vorbereitet. Und wir sollten uns als Gläubige darauf vorbereiten, auf den Tod, denn wir wissen nicht, wann wir sterben. Und wir sollten mit uns abrechnen, bevor mit uns abgerechnet wird. Das ist der vierte Schlüssel von den 5 Schlüsseln. Der fünfte Punkt, der fünfte Schlüssel von den 5 Schlüsseln ist das Eintreffen der Stunde. Nichts und niemand weiß, wann die Stunde eintreffen wird. Keinem wurde darüber berichtet. Keiner weiß, wann die Stunde eintrifft. Und so oft wurde danach gefragt. Und so oft wird es im Koran nachgefragt von den Nichtgläubigen. Berichte uns doch, wann die Stunde ist. Wann ist die Stunde? Wann wird die Stunde sein? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste nicht. Selbst als Jibril kam zum Propheten und er fragte, sag mir, wann die Stunde ist, sagte er, ich weiß genauso wenig wie du. Subhanallah. Subhanallah. Seine Angelegenheit, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine was. Allah sagt, inna allaha indahu ilmus sa'ah. Nur Allah alleine hat das Wissen über die Stunde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und keiner weiß, wann die Stunde eintreffen wird, außer Allah. Nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, wann die Stunde eintreffen wird. Und das ist ein gewaltiges Wissen. Diese Sachen, diese Angelegenheiten wurden niemandem offenbart. Die hat Allah subhanahu wa ta'ala absichtlich zurückgehalten, damit man versteht, dass Allah der einzig Wahre ist, den man anbetet. Dass Allah derjenige ist, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Dass Allah derjenige ist, der über die versteckten Geheimnisse Bescheid weiß. Wenn schon niemand weiß über diese 5 Angelegenheiten, aber Allah weiß es. Was weiß Allah über dich? Also frage dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Brüste oder das Innerste der Brüste kennt. So sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dieses Wissen mehren und festigen. Barakallahu fikum. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.